Andacht vom 12.04. Reinhard Hirtler, zusammengefasst von Margarete. Jesus und das Gesetz. Heute früh in meiner Zeit mit Jesus las ich Matthäus 5. Da ist etwas, was mein Herz berührte. Für mich ist das etwas, wovon ich reden werde, bis ich nicht mehr lebe. Etwas, was mein Herz sehr traurig macht. Dass Gott in den Augen der Menschen nicht so gut ist, wie er wirklich ist. Denn oft wird er ganz anders dargestellt, als er in seiner Liebe und Güte ist. Deshalb verstehen wir auch Jesus nicht. Wenn wir die unglaubliche Art verstehen, wie Jesus den Vater darstellt, werden wir vieles anders sehen, auch die Bibel richtig verstehen. Es ist schrecklich, wie Jesus und seine Worte falsch verstanden werden, einfach weil wir die Güte Gottes nicht verstanden haben. Das Szenario in Matthäus 5 ist folgendes. Es beschreibt den Beginn des Wirkens Jesu. Er heilt viele Menschen. Die Menge schart sich um ihn, denn es geschehen dauernd Wunder. Es heißt, als Jesus die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg, und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm. Schaut, was er in Vers 17 sagte. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Das bedeutet, mit Jesus ist das Gesetz erfüllt. Es ist vollbracht. Römer 10,4 sagt, Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Zu Beginn des Wirkens Jesu war das Gesetz noch nicht erfüllt. Er erklärte uns, was eine seiner Bestimmungen war, warum er gekommen war. Wenn du das einmal verstehst, macht einiges viel mehr Sinn. Lebte Jesus unter dem Gesetz? Ja. Kam Jesus, um das Gesetz abzuschaffen? Nein. Er kam, um es zu erfüllen. Was müssen wir noch tun? So nah wie möglich mit dem zu leben, der es erfüllt hat. Wenn du das kapierst, dann wirst du brennen für den, der das Gesetz erfüllt hat. Ich kann in Frieden zum Herrn des Universums kommen, weil Jesus alles erfüllt hat. In der Kirche wird so viel über Gesetze und Vorschriften und deren Auslegung diskutiert. Und das Zentrum unseres Glaubens wird beiseite geschoben. Unser Mittelpunkt ist Jesus. Wir müssen verstehen, in welcher Zeit und in welchem Kontext Jesus lebte und redete. Er stand im Umfeld von religiösen Leitern, die bestimmten, was die Menschen tun sollten. Die Pharisäer und Sadduzäer lehrten die Menschen, wie sie sich verhalten sollten. Jesus sagte, ich werde nicht dafür sorgen, dass die Gesetze aufgehoben werden. Und er sagte, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Himmelreich eingehen. Es klingt verwirrend. Ich löse das Gesetz nicht auf. Kein Jota wird weggenommen werden. Dann wird Jesus in Vers 19 noch schärfer. Wer eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Schaut, was Jesus sagt. Er hat nie gelehrt, man solle das Gesetz nicht halten. Die Pharisäer und Sadduzäer taten genau das, was Jesus sagte. Sie lehrten das Gesetz. Dennoch sind sie es, die Jesus konfrontierte. Warum redet Jesus so verwirrende Dinge? Haltet euch ans Gesetz, aber macht es nicht, wie die Pharisäer und Sadduzäer es tun. Wir haben heute das gleiche Problem in der Kirche. Ich traf so viele desillusionierte Christen, weil sie genau diese Heuchelei in der Kirche erleben. Es wird ihnen erzählt, wie sie sich als Christen verhalten sollten, und im Alltag ihrer Lehrer schaut es anders aus. Ich will kein Doppelleben führen. Das Problem mit den Pharisäern war, dass der Buchstabe des Gesetzes wichtiger war als die Menschen. Die Pharisäer sagten: Wir kennen das Gesetz, wir halten es, wir sündigen nicht. Aber das taten sie nicht. Sie predigten das eine und taten das andere. Was die Pharisäer taten, war Heuchelei. Das hat Jesus die ganze Zeit konfrontiert. Deshalb denke ich, sagte Jesus, dass sie das Königreich nicht erlangen würden, wenn sie nicht alles erfüllten. Ich glaube nicht, dass Jesus mit seiner Aussage in Vers 20 auf sich selbst als die Gerechtigkeit anspielte, denn es waren noch gut 3 Jahre bis zu seinem Tod. Wie sollte jemand die Aussage verstehen, ihr habt die Gerechtigkeit in mir? Das war ja noch gar nicht möglich. Jesus verlangte von seinen Jüngern nie etwas, was sie gar nicht tun konnten. Er wollte, dass sie nicht würden wie die Pharisäer und die Sadduzäer. Sie sollten ehrlich und aufrichtig leben. Jesus lebte unter dem Gesetz und im Kontext des Gesetzes, deshalb konfrontierte er die Heuchelei. Diejenigen, die zwar fasten, beten und andere lehren, die aber selbst nicht danach leben, ihre Gerechtigkeit bestand nur vor Menschen, nicht vor Gott. Jesus sagt, so kommen sie nicht ins Himmelreich. Heuchler haben keinen Platz im Himmelreich. Nur Aufrichtigkeit bleibt im Himmel bestehen. In Matthäus 23 konfrontiert Jesus die Pharisäer nochmal. Matthäus 23, 3 bis 5. Alles nun, was sie euch sagen, dass ihr halten sollt, das haltet und tut. Aber nach ihren Werken handelt nicht, denn sie sagen es wohl, tun es aber nicht. Sie binden nämlich schwere und kaum erträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern. Sie aber wollen sie nicht mit einem Finger anrühren. Alle ihre Werke tun sie aber, um von den Leuten gesehen zu werden. Jesus sagte, das Gesetz gilt, bis auch das letzte Jota davon erfüllt ist. Aber mit Jesus ist das ganze Gesetz erfüllt. Nun hat das Gesetz vor Gott keinen Wert mehr. Jesus hat nicht die Sünde ignoriert. Sie ist ein großes Problem. Das machte Jesus auch klar. Er kam, um die Sünde zu richten, aber nicht die Sünder. In Johannes 8,36 sagt er: Wen der Sohn befreit, der ist frei. Er spricht nicht über Freiheit in Christus. Er spricht von der Freiheit, von der Macht der Sünde. Jesus sagte nicht: Sündige nicht, dann liebe ich dich. Er sagte: Ich liebe dich, und wenn du die Wahrheit über dich erkennst, befreie ich dich von der Macht der Sünde. Ich sehe, dass genau diese Heuchelei in der Kirche gerade sehr erschüttert wird. Eine wahre, ehrliche Kirche steht auf rund um die Erde. Sie bekennen ihre Sünden und leben in der Gerechtigkeit, die Jesus brachte. Sie sind aufrichtig und loben die Güte Gottes. Das Zweite, was ich in Matthäus 5 sehe, ist dieses. Die Pharisäer waren so auf den Buchstaben fixiert, dass sie den Menschen Jesus total übersahen. Jesus sagte: Der Mensch ist nicht für den Sabbat da, sondern der Sabbat für den Menschen. Die Pharisäer konnten das nicht verstehen, weil sie sich so am Buchstaben festhielten. Das Gesetz ist nicht mehr das Problem. Die Bibel sagt, das Gesetz ist gut, das Problem waren immer die Menschen. Heute haben wir folgendes Problem. Statt dass wir erkennen, dass wir das Problem sind, haben wir das Problem auf Gott geschoben und Gott den schwarzen Peter zugespielt. Was geschieht dann? Gott ist böse, ich bin gut. Heute früh las ich etwas über Heidi Baker. In ihrem Werk haben sie über 10.000 Kirchen in Mosambik gegründet. Sie haben Kliniken und Waisenhäuser gebaut. Irgendwann erlebte Heidi einen kompletten Burnout. Sie wollte ihren Dienst niederlegen und überlegte, einfach als Verkäuferin zu arbeiten. Sie hatte dann über 7 Tage hinweg eine Begegnung mit Gott. Sie konnte sich nicht bewegen und nicht gehen. Sie musste auf einem Koffertrolley transportiert werden. 7 Tage lang. Der Punkt ist, sie kam ans Ende ihres eigenen Vermögens. Ich kenne kaum Personen auf der Welt, die Jesus mehr ausstrahlen als sie. Sie hat eine sehr persönliche Beziehung zu Jesus. Was geschieht, wenn man da hinkommt, wo Jesus einen haben will? Wenn man Jesus als die Erfüllung des Gesetzes preist. Du wirst alles auf Jesus beziehen. Die Erfüllung des Gesetzes, die Vergebung der Sünden, dein Leben. Ich treffe so viele Pastoren, die hierher zu mir kommen. Sie sind deprimiert, sie können nicht schlafen, sie sind enttäuscht und ausgebrannt. Ich sehe das und ich habe gemischte Gefühle. Es freut mich, dass sie ans Ende ihres Vermögens gelangt sind, aber ich fürchte leider, dass viele von ihnen dennoch an ein Ende kommen, das nicht Jesus Christus heißt. Das Reich Gottes wird durch diejenigen dargestellt, die in allem Jesus ausdrücken und wissen, dass ihre Gerechtigkeit nur in Jesus Christus ist. Wir können in diesem heuchlerischen Christentum Zeugnis für Christus sein. Wir können beten: Jesus, danke. Du hast alles vollbracht. Ich vertraue dir. Ich war letzte Woche in Krisiuma. Gott gab mir für 2 Leute, die dort aus einer Gemeinde ausgestoßen worden waren, ein Wort. Als ich prophezeite, spürte ich Gottes Herz für diese Personen so stark. Die von der Kirche Ausgestoßenen sind von Gott so geliebt. Selten spürte ich solch ein Mitgefühl für Menschen, wenn ich prophezeite. Also, wir sollen nicht leben wie Pharisäer und Schriftgelehrte. Wir sollen in dem leben, was Jesus für uns vollbracht hat. Wenn Jesus derjenige ist, der deine Gerechtigkeit ist, wird dein Leben aufrichtig und erfüllt. Du musst nichts verheimlichen. Du brauchst nichts zu heucheln. Du bist frei. Clayton kam heute früh zu mir. Er erzählte, ich konnte letzte Nacht nicht schlafen. Normalerweise schläft er tief und fest, man kann ihn nicht wecken. Er sagte, bis 1 Uhr konnte er nicht schlafen. Ich fragte ihn, bist du sehr müde? Er muss ja in den Online-Unterricht. Er antwortete, nein. Ich hatte ihm gesagt, wenn du nicht schlafen kannst, sorge dich nicht. Rede mit Jesus. Er sagte, das tat ich, Dad. Das hat mich so berührt. Von Matteo, dem Übersetzer, ins Portugiesische zum Thema. Matteo sprach gestern im Live über die Sicherheit der Gerechtigkeit in Jesus. Wenn wir nicht begreifen, wie gut Gott ist, können wir Jesus nicht wahrhaftig loben. Wir werden auch nicht wirklich verstehen, was die Furcht Gottes in der Bibel bedeutet. Die Güte Gottes bringt uns zur Anbetung und zum Dank. Ich teile eine Bibelstelle mit euch, die über Gottes Güte spricht. Psalm 68, 11. In deiner Güte, o Gott, hast du alles für die Elenden zubereitet. Nicht die Not der Menschen bringt Gott zum Handeln, sondern seine Güte. Ähnlich finden wir es in 2. Mose 33, 19, wo Gott spricht: Ich will alle meine Güte vor deinem Angesicht vorüberziehen lassen und will den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Als die Jünger Jesus baten, ihnen den Vater zu zeigen, antwortete Jesus: Wer mich sieht, sieht den Vater. Sie haben ihn nicht wirklich verstanden. Wir müssen auf Jesus schauen. Was Jesus sein ganzes Leben lang demonstrierte, ist, dass Gott gut ist. Schaut auf ihn und erkennt Gott. Wieder von Reinhard. Ich erhielt eine E-Mail von einer Frau. Sie hat die Güte Gottes erlebt, auch in ihrer Familie, in der die Sünde und der Missbrauch so groß waren, denn im größten Durcheinander können wir Gottes Güte erfahren. Deine Sünde ist nicht das Problem, das Pharisäertum ist das Problem. Warum? Weil das Pharisäertum nicht zulässt, dass man das vollbrachte Werk des Kreuzes sieht. Es geht um Tun, Tun, Tun. In Chris Humer fragte ich letzte Woche: Wie reagieren wir, wenn jemand kommt und bekennt, dass er über Jahre hinweg Kinder missbraucht hat? Deshalb wurden so viele zu Heuchlern. Sie gaben vor, gerecht zu sein. Hört auf, etwas vorzugeben, seid wahrhaftig. In der Gemeinde, die ich vor 20 Jahren leitete, war ein Mann. Er kam aus dem Gefängnis, denn er hatte Kinder missbraucht. Er kam in die Gemeinde und wir umarmten ihn. Wir hießen ihn willkommen. Wir liebten ihn. Sein Leben wurde verändert. Man glaubt nicht, wie Gott diesen Menschen verändert hat. Wir umarmten ihn, wir vergaben ihm, wir nahmen ihn an. Niemand warf ihm jemals vor, was er früher getan hatte. Denn Jesus hatte ihn verändert. Seine Veränderung war so sichtbar und erlebbar. Ich werde das nie vergessen. Wir konfrontieren damit auch diese pharisäische, scheinheilige Heuchelei. Die neue Kirche wird aufrichtig sein und nicht irgendetwas vortäuschen. Wir können in einer sehr befreiten Beziehung zu Jesus leben. Jesus Christus, das perfekte Opfer, er trug das alles. Es ist vollbracht. Schaut, wie Jesus lebte. Jesus erlaubte seinen Jüngern und den Menschen, dass sie sein durften, wie sie waren. Das ist es, was ich mir wünsche. Für mich und für uns alle.